Jetzt mit Pastor Joseph Prince. You know, the heart of God is so. Gottes Herz ist im Vergleich zu unserem so groß. Gott ist so großzügig. God is so generous. Vor ein paar Wochen haben wir uns das Gleichnis vom Weinberg angeschaut und gesehen, wie großzügig der Herr ist. Er gibt so gern, und zwar immer wieder. And give again. Amen. He wants us. Er möchte nur, dass wir gehorsam und von ihm abhängig bleiben. And dependence. These are the two keys. Das sind zwei wichtige Eigenschaften, die unser Leben als Christen mit ihm erfolgreich machen. Folg und vertrau auf Jesus nur schau, heißt es in einem Lied. Und wenn er uns etwas sagt, dient es immer zu unserem Besten. Denn Gott hat Erfolg, ob sie ihm gehorsam sind oder nicht. Er wird immer Erfolg haben. Er ist ein Gott, der Gutes austeilt. Wenn sie gehorchen, nützt das nicht ihm etwas, sondern ihnen. Selbst wenn er ihnen also ganz einfache Dinge durch den Heiligen Geist sagt, nimm nicht diese Straße, lass diese Person nicht zu nahe an dich heran, dann tut er das, weil er sie liebt und weil er ihre Zukunft kennt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Ich liebe das, der Herr, der dich lehrt, was dir nützlich ist. Amen. Folgen Sie wie das Volk Israel der Wolke, in der sich die Gegenwart Gottes zeigt. Solange sie der Wolkensäule folgten, waren sie geschützt, siegten über ihre Feinde und bekamen alles, was sie brauchten. Folgen Sie der Wolke. Heute ist die Wolke nicht außen, sondern innen. Der Heilige Geist ist in uns. Er spricht zu ihnen. Und Liebende schreien nicht. Liebende schreien einander nicht an. Wenn sie im Park an einem Pärchen vorbeikommen, hören sie nicht einen schreien, ich liebe dich. Das bedeutet, ich liebe dich auch. Wenn sie Japanisch sprechen, das war nur ein Witz. Ich liebe die Japaner und ich liebe japanisches Essen. Halleluja. Also, Liebende schreien einander nicht an, sie flüstern. Je länger man verheiratet ist, desto lauter wird die Stimme. Warum auch immer. Aber sie können lernen, das zu ändern. In der Bibel heißt es, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Der Herr redet also in einem leisen Flüstern mit uns. So erlebte es auch Elia, als er Gott begegnete. Elia war zum Berg Sinai zurückgegangen. Als er am Bach Krit war, fragte Gott ihn nicht, warum bist du hier? Als er in Zarpat war, fragte Gott ihn auch nicht, warum bist du hier? Aber als er zum Berg Sinai zurückging, fragte Gott ihn, Elia, warum bist du hier? Und dann antwortete Elia, dass der Gott, der das Gesetz gegeben hatte, Donner schicken würde, so wie er Feuer vom Himmel geschickt hatte. Aber Gott war nicht im Bersten der Felsen. Er war nicht im Sturm. Er war nicht im Feuer. Er war in der leisen, sanften Stimme. In meiner letzten Predigt über Elia, wie du Depressionen überwindest, geht es auch darum. Gott schreit uns nicht an. Manchmal würde ich mir wünschen, dass er seine Stimme erheben und lauter zu mir sprechen würde, hier lang oder da lang. Aber er flüstert. Seine Liebe flüstert. Amen. Und alle Leute sagen Amen. Amen. Halleluja. You're blessed. Werden Sie alle gesegnet? Wir machen dort weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Erinnern Sie sich? Worum ging es letzte Woche? Um Kindererziehung, nicht wahr? Gott liebt uns so sehr, dass er uns erzieht. Aber er erzieht uns nicht, indem er uns einen Unfall schickt. Vor Jahren, als ich noch ein junger Christ war, sagte das einmal jemand zu mir. Und es machte mir große Angst. Jemand hatte einen Unfall gehabt und ich fuhr. Nein, ich konnte damals noch nicht fahren. Ich war wahrscheinlich noch ein Teenager. Ich fuhr also bei jemandem mit. Und derjenige sagte über einen Gemeindeleiter, der einen schweren Unfall gehabt hatte, ich frage mich, warum Gott ihn erzieht. Das brannte sich tief in mir ein. Später sagte ich zu Gott, Herr, wenn du mich erziehen willst, dann sag es mir bitte vorher. Lass es nicht einfach passieren. Es machte mir wirklich Angst. Jahre später wurde mir natürlich klar, dass so etwas nicht Gottes Erziehung ist. Manchmal ist es unsere eigene Nachlässigkeit oder es ist ein Angriff des Feindes. Wir dürfen Gott glauben. Und es kommt auch darauf an, ob der Feind uns angreifen kann. Das ist eigentlich eine ganz andere Predigt über den Kampf. Ich will Ihnen einfach sagen, Gott erzieht uns nicht durch Krankheiten, Unfälle oder Tragödien. Das tut er nicht. Aber er erzieht uns, weil er uns liebt. Wenn wir uns weigern zu ändern, wie wir mit anderen reden, werden wir jemandem begegnen, der noch schlimmer ist als wir. Dann erkennen wir, wie hässlich das ist. Und auf einmal stört uns dieser Charakterzug in unserem Leben. Oder vielleicht sind wir sehr hart und es geht uns wie Jakob. Er traf jemanden, der noch hinterhältiger war als er selbst. Stimmt's? Er traf Laban. Und Laban war der Waschtrog, den Gott gebrauchte. All das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Wir fassen es nur noch einmal kurz zusammen. Manche sagen über jemanden, der jung gestorben ist, das sei Gottes Erziehung. Aber in der Bibel steht etwas anderes über Erziehung. Da heißt es in Hebräer 12, sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen? Es geht hier um Erziehung. Wir hatten menschliche Väter als Erzieher und respektierten sie. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Wenn Sie bei einem Autounfall sterben, ist das keine Erziehung, weil wir dann nicht mehr leben, stimmt's? Aber wenn wir uns Gottes Erziehung unterwerfen, werden wir leben. Wir leben. Und oft hilft Gott uns, damit unser Leben auf dieser Erde nicht vom Feind beendet wird. Manche wollen unbedingt in den Himmel kommen, aber im Himmel können wir noch ewig sein. Wenn sie im Himmel sind, nützen sie auf der Erde nichts mehr. Nicht wahr? Der Herr braucht sie hier. Wir brauchen mehr Menschen im Reich Gottes auf der Erde. Denn die kann Gott gebrauchen und der Heilige Geist lebt in ihnen. Später lesen wir auch, dass Gottes Erziehung für den Augenblick nicht zur Freude dient. Danach aber lesen wir zuerst Vers 10, das möchte ich Ihnen noch zeigen. Er aber zu unserem Besten. Unsere Väter haben uns gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten. Zu unserem Besten. Und das Ergebnis ist, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Und ja, Gott sagt auch, seid heilig. Aber an dieser Stelle sagt er nicht, seid heilig, sondern damit ihr seiner Heiligkeit teilhaftig werdet. Sie bekommen also seine Heiligkeit. Das Ergebnis der Erziehung ist, dass sie lernen, in seiner Heiligkeit zu leben. So wie sie bekennen, der Herr Jesus ist meine Gerechtigkeit, sagen sie, er ist meine Heiligkeit. Ich hatte zum Beispiel schlimme Gedanken, die mich sehr bedrückt haben. Und einer der Wege dort heraus war, dass ich begonnen habe zu bekennen, der Herr Jesus ist meine Heiligkeit. Dann gibt es irgendwie eine Trennung. Und ich habe festgestellt, dass die Bedrängnis immer geringer wurde, je mehr ich bekannt habe, der Herr Jesus ist meine Heiligkeit. Das bedeutet es zu lernen, seiner Heiligkeit teilhaftig zu werden. Der Herr hat mich erzogen. Und Vers 11 zeigt, dass es einen danach gibt. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hier ist kein Tun, sondern ein Geschenk. Es geht hier um die Frucht der Gerechtigkeit. Wir bekommen die Frucht, das Ergebnis der Erkenntnis dessen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus sind und dass Jesus unsere Gerechtigkeit und unsere Heiligkeit ist. Und das ganze Kapitel, Hebräer 12, beginnt mit, da wir eine Wolke von Zeugen um uns haben, schauen wir hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Wort für schauen bedeutet von all diesen Zeugen wegschauen. Wir schauen von allem weg, das uns ablenkt und blicken auf Jesus. Niemand ist wie er. Wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Unser ist hier kursiv gedruckt. Im Original steht es also nicht da. Er ist der Leiter, er ist der Urheber, er ist der Anfänger, er ist der Kapitän. Das Wort hier kann auch Kapitän bedeuten. Und er ist der Vollender, der Vollstrecker unseres Glaubens, des Glaubens. In Hebräer 11 werden uns die Helden des Glaubens als Beispiel genannt. Und zu Beginn von Hebräer 12 wenden wir uns von ihnen allen ab und schauen auf Jesus. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Bekomme ich ein kräftiges Amen? Jede Predigt, die Ihnen hilft, auf Jesus zu schauen, stärkt Ihren Glauben und schenkt Ihnen Glauben. Glaube ist die Währung des Himmels, wenn man das so sagen kann. Wir geben Gott Glauben und Gott gibt uns, was wir brauchen. Gott wirkt durch Glauben. Preist den Herrn. Und heute lesen wir an dieser Stelle hier weiter. Das haben wir also gelernt. Warum sollen wir auf Jesus schauen? Weil ich glaube, dass wir erzogen werden müssen, wenn wir nicht mehr auf Jesus schauen. Oft ist das der Grund für Erziehung, nicht unbedingt diese oder jene Sünde. Natürlich, wenn Sie in Sünde leben, wenn Sie zum Beispiel mit jemandem eine Affäre haben und keiner es weiß, und sie ein Kind Gottes sind, dann liebt Gott sie zu sehr, um das einfach so weiterlaufen zu lassen. Dann wird er sie erziehen. Er wird sie aufrütteln, weil er sie zu sehr liebt. Wenn er das nicht tut, sind sie vielleicht nicht gerettet. Oh doch, Pastor Prince, ich bin doch ein Christ. Ja, werden Sie dennoch ein Big Mac, wenn Sie zu McDonald's gehen? Heute wollen wir also an diesem Punkt weitermachen, und das steht alles in einem Zusammenhang. Manche Menschen sagen, was ist Heiligung dann, Pastor Prince? Was ist Heiligung? Es ist beinahe so, als gäbe es ein Lager namens Gnade und ein Lager namens Heiligung. Im Lager der Gnade sitzen Menschen mit zerrissenen Jacken, zerlöcherten Jeans und manchmal langen Haaren. Und im Lager der Heiligung sitzen Damen mit einem so strengen Dutt, dass der ganze Dutt wackelt, wenn sie nur blinzeln. Und die Männer sind immer schwarz gekleidet. Wir neigen dazu, die Menschen in diese typischen Schubladen zu stecken. Aber im Lager der Gnade gibt es nicht nur solche Leute. Es ist überhaupt nicht so. Es können ganz normale Menschen sein. Wir wollen uns also anschauen, wie Gnade aussieht und wie Heiligung aussieht. Und hören Sie, zwischen Gnade und Heiligung gibt es keine Feindschaft. Also sollten wir auch keine schaffen. Ich bin davon überzeugt, dass Gnade die Wurzel ist und Heiligung die Frucht. Amen. Manche Menschen sagen gern, dass wir dem Frieden nachjagen sollen. Das kommt gleich nach dieser Stelle. Wenn man weiterliest, steht da, jagt nach dem Frieden mit jedermann. In manchen Übersetzungen steht auch mit allen Menschen. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Einige sagen dann in einem sehr strengen und ernsten Ton, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Sie reden immer in diesem Tonfall. Mit anderen Worten, sie denken, dass man seine Rettung verlieren kann, dass man den Herrn nicht sehen wird. Aber so ist das hier nicht gemeint. Vergessen Sie nicht, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Johannes 5, 24. Wer an Jesus glaubt, ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen und kommt nicht ins Gericht. Johannes 5, 24. Lernen Sie das auswendig. Sie kommen nicht ins Gericht. Nie wieder. Sie sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, wenn sie an Jesus Christus glauben und daran, was er für sie am Kreuz getan hat. Mit anderen Worten, wenn sie ein Kind Gottes sind, liegen Tod und Gericht hinter ihnen und nicht vor ihnen. Was auch immer sie in einer Predigt hören, kann also nicht bedeuten, dass sie ihre Rettung verlieren. Das kann dieser Vers, in dem steht, dass sie Jesus nicht sehen werden, also nicht bedeuten. Wir kommen gleich dazu. Manche sagen vielleicht auch, was ist mit den Stellen, Pastor Prince, an denen steht, seid heilig, denn ich bin heilig? Das steht im Neuen, nicht im Alten Testament. Sie meinen damit die Stelle in 1. Petrus 1. Übrigens, wir wollen ja alle heilig sein. Als Mann wollen Sie nur eine Frau heiraten, die heilig ist. Sie wollen keine Frau, die mit allen möglichen anderen Männern herumzieht, von denen Sie nur einer sind. Und das Gleiche gilt für Frauen. Sie wollen keinen Mann heiraten, der Sie nur als Kerbe in seinem Bettpfosten betrachtet. Mit anderen Worten, sie sind nur eine weitere Eroberung. Wollen Sie so einen Mann haben? Nein. Das Komische ist, in einem Film, selbst wenn es ein weltlicher Film ist, sind der Held oder die Heldin immer geduldig und liebevoll. Sie stehen immer für die Armen und Unterdrückten ein. Sie sind immer rechtschaffen und lügen nicht die ganze Zeit. Ich weiß, dass es mittlerweile auch Serien gibt, bei denen das anders ist. Aber grundsätzlich verlaufen die Geschichten immer so. Amen. Sogar in koreanischen Dramen. Der Eifersüchtige ist immer der, der den anderen schöne Augen macht. Der Depressive ist immer die Nummer zwei. Amen. Amen. Na gut, Sie wollen mir nicht helfen, macht nichts. Was ich damit sagen will, die Welt schätzt diese Eigenschaften. Beim Militär sucht man nach Offizieren, die redlich sind, die führen können, die Weitblick und Ausstrahlung haben. Übrigens, ohne einen guten Charakter ist Ausstrahlung nichts wert. Sie ist nur der Schaum auf dem Cappuccino. Der hat keine Substanz. Es ist nichts dahinter. Ich habe schon Cappuccino mit Schaum getrunken, der gut war, aber manchmal war er auch schlecht. Und ich habe auch schon Cappuccino ohne Schaum getrunken und manchmal war er sehr gut. Es ist schön, wenn Schaum drauf ist. Ich mag Schaum, weil es wichtig ist, wie etwas aussieht. Aber das ist nicht der Inhalt, das Wesen. So ist es auch mit der Ausstrahlung. Gott schaut auf den Charakter. Man heiratet nicht die Ausstrahlung, sondern den Charakter. Denn das ist der Mensch, mit dem man dann zusammenlebt. In der Bibel steht also im 1. Petrusbrief, seid heilig, denn ich bin heilig. Aber wissen Sie, welche Verse davor stehen? Was steht dort, bevor wir lesen, seid heilig in eurem ganzen Wandel? Ich kenne diese Stelle und ich bin sicher, dass viele von Ihnen sie schon gelesen haben. Menschen, die gegen die Gnade sind, bringen immer diese Stelle als Argument. Aber haben Sie schon einmal die beiden Verse davor gelesen? Darin geht es um Gnade. Ich zeige sie Ihnen. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Okay, ich zeige Ihnen hier den Kontext. Vers 14. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an. Hier fangen sie immer an. Gott möchte, dass wir gehorsame Kinder sind und nicht den Begierden folgen. Und da stimmen wir zu, nicht wahr? Dann weiter, Vers 15. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn Gott sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Damit fangen sie also an. Darauf konzentrieren sie sich. Kinder, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Alten Testament. Und es gilt auch heute noch. Aber wenn man im Alten Testament ohne Gnade heilig sein konnte, ohne dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dann hätte Jesus gar nicht kommen müssen. Dann wäre sein Tod umsonst gewesen. Stimmt's? Wir müssen also zur Gnade zurückkehren, allein durch Gnade. Kehren wir zurück zur Gnade. Und da heißt es, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wenn man das liest, denkt man zuerst, die Gnade werde uns bei der Offenbarung von Jesus Christus zuteil. Wir denken an seine Wiederkunft, an die Apokalypse, wenn Jesus allen offenbar wird, weil er wiederkommt. Das Wort für Offenbarung ist Enthüllung. Wir denken also, aha, wenn er in den Wolken kommt, wird mir die Gnade zuteil. Aber das ist hier nicht gemeint. Im Griechischen steht, die Gnade wird euch zuteil im Präsens. Sie wird euch zuteil. Nicht, sie wird euch geschenkt werden, wie es in manchen Übersetzungen heißt. Es ist nicht die Gnade, die euch zuteil werden wird. Das würde in der Zukunft liegen. Nein, im Griechischen heißt es im Grunde, die Gnade, die euch gerade gegeben wird. Das müssen Sie zuerst einmal wissen. Und zweitens steht hier, die euch in der Offenbarung von Jesus Christus zuteil wird. Wir denken hier schnell an das zweite Kommen von Jesus. Aber achten wir auf das Wort in. Die Gnade, die euch zuteil wird, in der Offenbarung Jesu Christi. Immer wenn Sie das Wort Gottes lesen und der Heilige Geist Ihnen Jesus offenbart, oder wenn Sie eine Predigt hören und die Predigt den Herrn Jesus Christus enthüllt, wird Ihnen Gnade zuteil. Das bedeutet dieser Vers. Sie wollen mehr Gnade? Entdecken Sie mehr von Jesus in seinem Wort. Hören Sie Predigten, die den Herrn Jesus enthüllen. Nicht Predigten darüber, was sie tun müssen, was sie zu tun haben, was sie nicht tun dürfen und was sie nicht zu tun haben. Das ist das Gesetz. Das Gesetz sagt, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Es lenkt ihren Blick auf sie. Wenn sie das können, brauchen sie Jesus nicht. Dann können sie, du sollst nicht. Ja, das ist schlecht formuliert, ich weiß. Aber Sie verstehen, was ich meine, oder? Wir müssen den Vers also genau lesen. Und wenn wir den griechischen Text ganz genau übersetzen würden, müssten wir noch ein jetzt gerade einfügen. Schauen wir uns den Vers also noch einmal an. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch jetzt gerade zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Sehen Sie das? Wenn Sie Jesus erkennen, wird Ihnen also Gnade zuteil. Der gleiche Verfasser, Petrus, schreibt in seinem zweiten Brief, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Das ist der gleiche Gedanke. Es geht nicht um die Wiederkunft von Jesus. Ja, Jesus kommt wieder, Amen. Aber wir bekommen nicht erst dann Gnade geschenkt. Wir bekommen jedes Mal Gnade geschenkt, wenn wir hören, wie über Jesus gepredigt wird. Übrigens, das Wort Gnade hier heißt Charis. Davon kommt das Wort Charisma, Gnade, Gunst. Gnade bringt alles in ihr Leben, das Gott für sie bereithält. Gnade bedeutet, dass Gott sie beschenkt. Gnade bedeutet, dass Gott für sie wirkt. Gesetz bedeutet, dass ich handle. Gnade bedeutet, dass Gott handelt. Beim Gesetz ist es meine Leistung. Aber Gnade ist ein Geschenk von Gott. Amen. Setzen wir also alles wieder zusammen. Lesen wir den ganzen Abschnitt. Wenn uns die Gnade zuteil geworden ist, handeln wir als gehorsame Kinder. Wenn Sie Jesus erkennen, sind Sie ein gehorsames Kind.